Hallo und herzlich willkommen zu Achtelfinale. Der ultimative Showdown. 16 Dinge, Personen, Sachen treten gegeneinander an. Erlebt mit, wie in diesem ultimativen Showdown es nur einen Sieger geben kann. Und nun geht es los. Gefällt euch dieses Format? Dann schreibt uns. Wir sind schon gespannt, was ihr davon denkt. Und nun, viel Spaß. Achtelfinale. Ja, und wir machen eine neue Runde, nachdem der Pilot so schön gelaufen ist, mit Leuten, die wir gegeneinander in einem großen Raster an K.O.-Finalen gegeneinander antreten lassen. Das heißt, wir haben jetzt 16 Personen der Zeitgeschichte und die treten immer in Duellen gegeneinander an, wie man es eben vom Fußball kennt. Und am Schluss bleibt nur noch eine Person übrig. Und dieses Mal, bevor ich Dominik und Jürgen begrüßen darf, möchte ich euch noch erklären, diesmal ist die Auswahl der Personen aus der ZDF-Reihe, beziehungsweise aus den öffentlichen Serie, unsere Besten, die größten Deutschen. Und weil das nur 10 Stück sind, habe ich es etwas gemischt mit noch die größten deutschsprachigen Filmstars aus der gleichen Reihe. Das heißt, wir haben jetzt 16 Personen, alles Deutsche, der deutschen Zeitgeschichte und alle über deutschsprachige 1,90. Filmstars. Ja. Und tatsächlich, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertan habe, alle weilen nicht mehr unter uns. Aber alle über 1,90. Aber mindestens. Okay. Dominik. Ich würde dich bitten, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 26, denn das bestimmt das Maß, an dem sich jetzt unsere Duellanten miteinander messen dürfen. 21. Oder die Kategorie, die 21. Bitte die 21. Und das ist die großartige Kategorie. Vielen Dank an den edlen Spender für diese Information. Welche der beiden Personen wäre wohl der, die das beste Aufseher an einem FKK-Strand? Und es treten gegeneinander an Peter Alexander gegen Heinz Erhardt. Boah, also du hättest ja kaum zwei geilere raussuchen können für den Jürgen. Vor allen Dingen, seine Liebe zu Heinz Erhardt ist ja dokumentiert vielerorts. Und ich mag eigentlich gar nicht gegen Heinz Erhardt argumentieren, weil ich weiß, wie sehr Jürgens Herz an diesem hängt. Aber wie bringst du Peter Alexander damit rein? Gar nicht. Ich sage ja, dass Heinz Erhardt direkt gewinnen muss, weil ich weiß, wie sehr du ihn liebst. Alles klar. Nächster. Also das heißt, Heinz Erhardt gewinnt? Klar. Heinz Erhardt gewinnt. Sehr gut. Das war einfach. Ist echt bitter, weil Peter Alexander halt auch richtig super ist und jetzt zwei solche Sympathisanten gleich in der ersten Runde aufeinandertreffen. Aber once again, ich glaube, also Jürgen bestätige, Heinz Erhardt ist wirklich ein besonderer Platz. Also witzigerweise hatte ich jetzt sofort Szenen von, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, aber irgendein Willi-Film wahrscheinlich von dem Heinz Erhardt-Film, wo er mit der Familie am Wannsee sitzt oder am Stadtsee, ich weiß gar nicht, welcher See das genau ist, aber wo er wirklich auch schon richtig in der Szene drin ist. Also da kann man gar nicht, das passt, da kann man gar nichts dagegen sagen. Gut, und damit kommt Heinz Erhardt eine Runde weiter. Dann hätte ich gerne von dir, Jürgen, eine Nummer zwischen 1 und 26. 21? Nein, das wäre jetzt getrollt. Die ist ja schon weg. 1. Die 1. Wer wohl die bessere Begleitung für die Kneipe wäre, für jeweils euch? Entweder Sophie und Hans Scholl oder Johann Wolfgang von Goethe. Boah. Boah, also jeder der vorherigen wäre auch gegen den jeweils anderen aus der Runde quasi der Gewinner gewesen. Aber ich meine, wo wir zwei absolute Spaßgranaten hatten aus der deutschen Geschichte, sind es natürlich jetzt eher die ernsteren Menschen. Genau. Ich würde aber tatsächlich also nochmal Sophie und Hans Scholl, die Widerstandskämpfer im Dritten Reich und Johann Wolfgang von Goethe, der berühmt, berüchtigt, bekannte Also Dichte und Dichte. Goethe ist tatsächlich jemand, mit dem ich lieber mal einen trinken gehen wollte. Und zwar ist Goethe für mich der deutsche Shakespeare. Und Shakespeare wiederum hat in dem Comic-Epos The Sandman von Neil Gaiman quasi ja zusammen, also einen Pakt quasi geschlossen, dass er halt ewig lebt oder sehr lange lebt. Und tatsächlich stelle ich mir das vor, dass wenn ich mit Goethe sprechen würde, dass ich dann quasi die Rolle von Dream einnehme und quasi alle 100 Jahre dann mit Goethe sprechen würde in dieser Kneipe und schauen, wie es ihm ergangen ist. Und tatsächlich unter diesen Gesichtspunkten würde ich also für den Herrn Goethe plädieren. Ich möchte diesem komplizierten Gedankengang einen ganz simplen entgegenstellen. Sophie und Hans Scholl sind mir, glaube ich, zu dagegen. Das ist nicht witzig, wenn man mit Leuten einen trinken will. Wenn die dann sagen, hier eine Runde und die sagen, nee. Von daher. Ach so, nee, Moment. Der Fall, wo wird der Philipp jetzt gleich wieder sehr deutlich machen. Moment. Ich hätte jetzt die andere Position einnehmen müssen, oder? Mist. Das ist deine persönliche Wahl. Alles fein. Also dann, okay, also ich möchte meine Antwort nochmal ändern. In der Kneipe ist immer schön, wenn man mehr Leute ist. Also können es nur die Geschwister Scholl sein. Okay, also ich würde sagen, der Punkt geht an mich, oder? Tatsächlich, argumentativ ist einfach Goethe hier jetzt Stärke gewesen. Von daher nehmen wir das. Dominik, du darfst wieder eine Zahl zwischen 1 und 26 nennen. Die 7, mein Lieber, die 7. Okay. Wer von beiden, die jetzt kommen, hätte wohl den kleineren oder geringeren Erfolg bei ihrer Kickstarter-Kampagne und für was? Was für eine geile Kategorie, wenn ich das mal so sagen darf. Dankeschön. Und gegeneinander treten an und erläutert vielleicht kurz, was die gemacht haben. Romy Schneider gegen Johannes Gutenberg. Also Romy Schneider ist halt einfach die Sissi. Hauptsächlich eine Schauspielerin und Gutenberg hat den Buchdruck erfunden. Der hat gut Eindruck gemacht. Aber ich meine, also die Antwort ist ja mehr als offensichtlich, dass ich für den Gutenberg plädiere, weil natürlich hat er den Buchdruck gekickstartet. Ganz kurz, ich möchte nochmal sagen, wer hätte den kleineren oder geringeren Erfolg bei der Kickstarter-Kampagne und für was? Ich glaube, dass der Erfolg extrem gering gewesen wäre, weil ich glaube, dass damals diejenigen, die quasi über das Internet sich... Hier ist jetzt einfach rumdreht. Das ist ja noch schlimmer als mein Versuch gerade. Nein, also tatsächlich glaube ich, dass ein Kickstarter für den Buchdruck zu der damaligen Zeit nicht sehr viel Erfolg gebracht hätte. A, es gab das Internet noch nicht, wenn ich dich belehren darf, Philipp. Also, Und außerdem... Warum belehrst du mich? Weil du diese Kategorie zufällig quasi hast hinlosen lassen. Nein, zweitens, ich glaube, es gab dann tatsächlich noch nicht so viele Menschen, die tatsächlich da Geld dafür ausgeben konnten, ein Produkt zu backen, das quasi irgendwann in der Zukunft erst entsteht. Weil ja, natürlich, der Buchdruck dann hat es möglich gemacht, dass halt nicht nur der Adel und nicht nur die reichen Bücher hatten, aber ich glaube, das vorzufinanzieren, davon waren wir noch meilenweit entfernt, dass Menschen das hätten tun können. So, und jetzt kommst du, Jürgen. Also du hast mich mal wieder irgendwo mittendrin verloren, aber das macht ja, das ist mein Stil. Denn ich habe jetzt lange in meinem Kopf gekramt, während du geredet hast, vielleicht habe ich auch deswegen nicht so ganz aufgepasst, aber dann habe ich überlegt, so welche erfolgreiche Produktkampagne ist denn mit einem berühmten Gesicht verbunden? Und mir ist wirklich nichts eingefallen. Und dann ist mir aufgefallen, dass eigentlich Schauspieler ja eher so auf ihrem absteigenden Ast dann irgendwelche Werbedeals annehmen und ihr Gesicht für irgendwelche Dinge hergeben und Sachen vermarkten. Manchmal auch Sportler, ja. Also man denkt schön an den George Foreman und den Grill. Das ist ja jetzt auch kein wirklich tolles Produkt. Und wenn ich eins bei Kickstarter gelernt habe, ist, dass die Community sehr, sehr schnell, sehr, sehr laut aufschreit, wenn es ein Schrottprodukt ist. Ja? Also wenn das riecht als, oh, das könnte ein Scam sein, dann siebt sich das relativ schnell von selbst wieder aus. Von daher würde ich sagen, wenn Romy Schneider eine, sagen wir mal, um im Spirit von George zu bleiben, eine Mikrowelle kickstartet, hätte sie damit wahrscheinlich sehr, sehr geringen Erfolg. Mir gefällt das Argument mit der Community sehr gut und von daher entscheide ich mich an der Stelle für Romy Schneider. Jürgen, du darfst weitermachen mit einer Zahl zwischen 1 und 26. Ein Paradebeispiel von, ich bin auch komplett dabei, dass man einfach irgendwann einfach nicht mehr der Argumentation folgt. Deine war nicht weniger kompliziert. Das ist nicht wahr. Ich nehme die 13. Die 13. Wer wäre wohl besser darin, eine Dönerbude zu leiten? Entweder Johann Sebastian Bach oder Albert Einstein. Also ich habe sofort Bachs Bifteki vor Augen, das auf der Menükarte steht. Ich glaube, er würde eine sehr einladende Dönerbude gestalten, in der feingeistige Musik zum Essen vielleicht auch noch ein wohlmundender Tropfen gereicht wird, wo der Döner wirklich auch so ein bisschen in den Hintergrund rückt, weil es ist so viel mehr, es ist ein Erlebnis. Bachs Bifteki, wie geil, also ich möchte gar nicht dagegen argumentieren. Gut, und damit kommt. Ich feiere das gerade zu sehr. Und damit Bachs Börek. Sehr gut. Und damit kommt Johann Sebastian Bach 1 weiter. Dominik, du darfst wieder. Die 4, bitte. Die 4. Wer würde von den beiden wohl in einem Wrestling-Match gegeneinander gewinnen? Günther Strack. Und ihr dürft dann kurz erklären, wer das ist jeweils. Gegen Karl Marx. Also Günter Strack weiß ich gar nicht mehr 100%, wer das war. Ist das der war nicht dicker Schauspieler? Also ist jo. Der bei den größten Deutschen dabei oder bei diesen Schauspielern, ja, so die du noch zusätzlich bei den größten hast? Schauspielern. Einer mit dem größten Körperumfang vielleicht. Okay, alles klar. Also tatsächlich ist Günter Strack viel zu einfach zu argumentieren. Das überlasse ich Lesser People, wie zum Beispiel meinem Gegenüber. Und wird dann tatsächlich auf Marx tippen, weil Marx nämlich es gewohnt war, zeitlebens gegen härteste Widerstände Dinge durchzudrücken und sei es sein Knie und sein Ellenbogen in die Fresse des Gegners. Und daher glaube ich, dass er in einem Zweikampf die härtere Sau wäre und deswegen den verweichlichsten Schauspielkollegen in die Schranken weisen würde. Also ich gebe dem Marx den Punkt insofern, als dass er den einfach schon den passenderen Wrestling-Namen hätte, ja. Also Karl Marx ist einfach schon ist an sich schon ein Wrestling-Name. Aber hast du schon mal versucht, einen Piledriver mit jemandem zu machen, der ungefähr 4-mal dein Gewicht hat? Ich denke, da würde er doch ziemlich kläglich scheitern und das wäre relativ schnell dann relativ langweilig und relativ schnell entschieden. Ich weiß nicht, ob ich es aussprechen muss, ja, dass ich Strack dann einfach mit seiner Körpermasse auf den Karl Marx legen würde und dann wäre das Match eigentlich entschieden. Dann entscheide ich mich an der Stelle tatsächlich für das Nebenargument, dass Karl Marx hier an der Stelle einfach den besseren Wrestlernamen abgibt. Ist ja geil, dass du mir jetzt die Runde entschieden hast, Jürgen. So, dann bekomme ich von euch bitte wieder eine Nummer. Ich glaube, der Jürgen ist dran. 19. Die 19. Wer wohl das bessere Bestandteil eines Jochen Schweizer Erlebnispakets nicht gesponsert wäre? Entweder Heinz Rühmann, der Schauspieler, oder Willy Brandt. Oh ja, da habe ich die Antwort. Mit Heinz Rühmann einen Besuch auf der Amtsstube. Also das muss ich, glaube ich, auch gar nicht weiter erklären. Wer den Hauptmann von Köpenick gesehen hat, der weiß, wie das ungefähr abläuft. Einen Gang aufs Bürgeramt mit Heinz Rühmann. Dafür würde ich tatsächlich Geld ausgeben. Also tatsächlich ist ja der hier Schweizer, es sind ja immer Gutscheine, um Dinge zu tun, so spektakuläre Sachen wie zum Beispiel ein Auto zertrümmern oder einmal Bagger fahren oder dergleichen. Und ich würde tatsächlich den Brand wählen, der wirklich mal professionell dir zeigt, wie man richtig kniet. Da musst du selber lachen, oder? Ich finde die Argumentation so kack dreist dumm, dass ich hier Willy Brandt gewinnen lassen möchte. Um Gottes Willen. Dominik, ich bekomme von dir eine Nummer. Lass uns hier schnell weitermachen. Wir haben schon wieder ein Format gefunden, bei dem sich Philipp keine Freunde macht. Ja. Die drei. Die drei. Wer wohl das bessere Cameo in einem Tatort machen würde, um diesen aufzuwerten? Und als welche Person würde sie auftauchen? Da haben wir gegeneinander anzutreten Inge Meisel, die Schauspielerin, gegen den Reformer Martin Luther. Ich muss immer wieder, also initial, du hast es ja dazu gesagt, dass du quasi aufgeführt hast mit Schauspielern, aber ich habe immer noch im Kopf, dass das bei der Wahl der besten deutschen Menschen sind, die da dabei sind. Und Inge Meisel finde ich halt auch überragend. Ja, ja. Also Inge Meisel ist doch die, die bei der Lindenstraße die Alte gespielt hat, oder? Aber ich weiß, oder ist es die, ich weiß nämlich, nee, ich sag jetzt schon wieder gar nicht, wer Inge Meisel ist, wenn ich ganz ehrlich bin. So. Ich gebe das jetzt mal kurz ein. Ah, okay. Nee, die war erst so eine kleine, bekannte, etwas zierliche Schauspielerin. Die so aussah wie eine nette, alte Dame, ja, eine nette, alte Oma in ihrem im höheren Alter. Die Mutter der Nation steht hier. Aber tatsächlich weiß ich zu wenig über sie. Jürgen. Ja, also das heißt, ich habe jetzt hier einen Freischuss sozusagen. Du hast einen Freischuss, mal schauen, ob du triffst. Boah, ich kann ja einfach für beide argumentieren. Also Inge Meisel, also wir müssen vielleicht mal kurz über Cameo reden, ne? Weil ich bin jetzt davon ausgegangen, dass sie dann quasi als Inge Meisel da kurz zu sehen wäre, natürlich nur so ganz am Bildrand. Ich könnte mir sie aber auch vorstellen, tatsächlich als Giftmörderin. Also sie hätte so dieses vertrauensselige alte Mütterchen, die irgendwie den Kindern Butterbrote schmiert und den Nachbarn und die dann verteilt. Also das würde sehr gut in dem Tatort funktionieren. Und zu Martin Luther fällt mir ein, dass wir haben ja in Deutschland traditionell den Tatort, ja. Und die Engländer, die haben ja statt dem Tatort Doctor Who. Und das kann man jetzt, das ist auch sehr sinnbildlich so für wie unterschiedlich wir so drauf sind. Ne? Also wir haben halt den Tatort und die anderen haben halt Zeitreisen und Aliens. Ja. Und wenn man jetzt aber mal den Tatort so machen würde wie Doctor Who, dann könnte ich mir eine fantastische Folge vorstellen, wo sie in die Zeit von Martin Luther reisen und versuchen rauszufinden, wer da irgendwie komische Zettel an die Tür genagelt hat. So, Philipp, jetzt kannst du dir raussuchen, wer weiterkommt. Dann würde ich Inge Meisel weiterkommen, weil, also, bei aller Liebe, das kann ich mir nicht in wirklich amüsant vorstellen, außer man macht ein absurdes Comedy-Format draus. Bei daher aller Liebe ist auch so ein geiler deutscher Spruch. So. Inge Meisel 1 weiter und ich bekomme die letzte Nummer für die heutige Folge. Von mir, oder? Korrekt, wir alles noch. Ich sage einfach ja. Ach so, 9, glaube ich. Ja. Du möchtest die 9. Die 9 bedeutet, wer wohl der oder die bessere Beifahrer, Beifahrerin für einen Roadtrip wäre. Also, wen würdest du aussuchen und wo gehe es mit der Person hin? Oh, ich liebe Roadtrips. Vielleicht wäre dann dein Roadtrip-Partner entweder Otto von Bismarck, der Politiker, oder der Politiker Konrad Adenauer. Für wen entscheidest du dich und warum? Und wo geht's also hin? Tatsächlich. Ich nehme Otto von Bismarck aus dem einfachen Grund, weil der ist nämlich der Namensgeber des Bismarck-Herings und da ich eben jenen liebe, hoffe ich, dass er mich während des Roadtrips mit eben jenen Köstlichkeiten zu Genüge versorgt. Darauf gewettet, dass du sagst, ich nehme den Otto Bismarck in der Hoffnung, dass er Heringe dabei hat. Was ich mir beim Zelten sehr gut vorstellen kann, aber auf dem Roadtrip dann doch nicht. Und dieser Wortwitz muss reichen, um gegen Bismarck und für, wer war der andere noch gleich zu argumentieren? Den anderen! Ja, den nehme ich. Also das heißt, du bringst jetzt gar kein Argument für ihn, sondern droppst einfach nur, dass der Wortwitz so dumm ist, dass ich den anderen wählen soll. Genau. Dem widerspreche ich, denn ich mag dumme Wortwitze lieber als einfach nichts. Und damit kommt Otto von Bismarck eine Runde weiter. Das heißt, wir haben jetzt nach dieser ersten Folge in den, ja, dann Viertelfinalen stehen Heinz Erhardt, Johann Wolfgang von Goethe, Romy Schneider, Johann Sebastian Bach, Karl Marx, Willy Brandt, Inge Meisel und Otto von Bismarck. Und wie das sich ausgeht, das hören wir in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss! Inge Meisel stand im Alter von 3 Jahren in der Oper Hänsel und Gretel als Engel auf der Bühne. Das ist ja spektakulär. Oh. Kommt denn da ein Engel vor? Ich habe keine Ahnung. Als der Ofen. Ja, also wenn die Hexe stirbt vielleicht. Bleiben wir in dieser Aufnahme, Filippo? Ja, ich habe gedacht, ihr sagt vielleicht auch noch Tschüss zu den Zuhörenden. Ach so. Nein. Tschüss. An sich selbst dann schätzt Inge Meisel übrigens ihre Respektlosigkeit. Also von daher verweigern wir die Verabschiedung an der Stelle, ganz im Sinne von Inge Meisel. Sehr gut. Na dann, hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.